Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Gott segne dieses Wort, sichtbar und unsichtbar. In diesem Bibelvers hier aus dem 2. Korintherbrief lernen wir mehr über das Sichtbare und das Unsichtbare. Und Paulus schreibt hier an die Gemeinde, in Korinth, die Brüder und Schwestern hier, in die Glaubensgemeinde in Korinth, und hilft ihnen zu verstehen, dass wer sie sind in Jesus Christus. Und die Situation war so, dass eben viele Menschen umgeben waren, also Christen zu der Zeit auch, von irdischen und fleischlichen Gelüsten und Sünde und Objekten und Reichtum und das Streben nach Reichtum und Macht und vielen anderen Sachen, die manche Menschen eben abgewandt haben von Christus. Und Paulus erinnert sie, dass wir als Christen damals und auch heute, dass wir uns von dem Sichtbaren abwenden, also von Objekten und Dingen, und uns dem Unsichtbaren zuwenden. Und es geht hier um unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und diese ist nur möglich, wenn wir uns abwenden von Dingen und Objekten oder Sachen, die wir gerne vielleicht haben wollen, ja, die aber im Wege stehen mit unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und das war auch die Situation da in der korinthischen Glaubensgemeinde. Und Paulus ermutigt und ermahnt sie eben, dass eben die Probleme oder die Schwierigkeiten, die sie haben, die wir haben, auch als Christen, zwar dieselben sind letztendlich, wie alle Menschen haben, aber wir haben immer das Unsichtbare, und das ist der Heilige Geist, der in unseren Herzen wirkt und uns hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen. Ja, und darauf kommt es Paulus an, hier zu verstehen, wendet euch nicht ab von Christus und lasst euch nicht beeinflussen von irdischen Sachen, Dinge, die keinen ewigen Wert haben, sondern wendet euch dem ewigen Wort zu. Und das ist unser Jesus Christus. Und das ist es letztendlich. Lest mal durch, geht mal rein in den 2. Korintherbrief. Paulus hilft eben den Menschen dort und hilft uns auch zu verstehen, wer Jesus Christus ist. Ja? Und dass es darauf ankommt, dass wir uns ihm zuwenden und uns von auch Dingen, Sachen, auch Beziehungen und Leuten abwenden, die uns Wege stehen, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen. Das ist nicht immer einfach, aber Jesus Christus hilft uns zu verstehen, dass eben, wie er auch schreibt, dass wir die Sorgen, die sind nur momentär, ja, die sind nur, die werden bald vorüber sein. Wir sehen sie zwar jetzt, wir haben diese Sorgen und Kummer und Probleme, Schwierigkeiten, aber wir werden die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Und da hilft uns zu verstehen, am jüngsten Tag, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkehrt, ist dieses eine Freude, die wir nicht verstehen können, vollkommen. Ja, das geht nicht. Aber wir haben einen Vorgeschmack schon durch den Heiligen Geist, und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, daraus resultiert unsere Freude, aus dem Unsichtbaren und was in aller Ewigkeit kommt. Und Paulus ermutigt uns, da den Kurs weiterzuhalten und nicht mit der Welt Kompromisse einzugehen und uns von unserem Weg mit Jesus Christus abwandeln zu lassen. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit, die du uns sagst, lehrst aus der Bibel. Hilfst uns mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Hilf uns, lieber Jesus, uns abzuwenden, von dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren zuzuwenden. Und wir haben durch dein Geschenk, die Bibel, sichtbar allerdings, und was uns freut, dein Wort. Und wir können in dem Wort in der Bibel tagtäglich wachsen und somit das Unsichtbare. Und das ist der Heilige Geist, der in und durch uns wirkt, uns in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und dafür sind wir dankbar. Und auch für all diese Wahrheiten, die du hier aus dem Paulusbrief, aus dem 2. Korintherbrief uns gibst. Und wir danken dir dafür, Herr Jesus. Und wir beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.